Andacht vom 20.10.2022, Rainer Tirtler, übersetzt von Lisi, überarbeitet von Petra, gelesen von Ulla. Reagiere auf das Werk von Jesus. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Aus der ganzen Welt treffen Leute zusammen, um Jesus zu preisen. Wir haben heute das Lied »Würdig ist das Lamm« gesungen, weil Jesus das Lamm ist. Ach ja, und dann gibt es montags eine Überraschung. Daniel wird nicht hier sein, um das live mit uns zu machen, denn Gracie ist zurück. Und als ich sie vom Busbahnhof abgeholt habe, war ihre erste Frage, kann ich wieder die Lives mit dir machen? Eigentlich wollte sie Daniel sogar ganz wegschicken. Sie sagte immer wieder, Daniel wird bald heiraten, er muss sich darauf vorbereiten, lass mich die Lives machen. Sie fragte sogar, ob sie auch das Mentoring übersetzen kann. Beruhige dich, Gracie, das ist Daniels Job. Aber sie wird am Montag hier sein. Gestern haben wir über Gottes perfekten Plan für dein Leben gesprochen. Erinnerst du dich? Permanente Freude. Bete und bringe dein Herz ständig in Einklang mit Gott und sage immer zu Danke für alles. Wenn du das tust, erfüllst du den perfekten Plan für dein Leben. Und danach macht Paulus mit etwas anderem weiter. Er erklärt den Thessalonichern, wie sie ihr Leben führen sollen. Weißt du, was interessant ist? Der Kontext von Kapitel 5 ist die Wiederkehr unseres Herrn Jesus. So hat Paulus diese ganze Erklärung begonnen. Er sagte im Wesentlichen, weil wir auf die Wiederkehr unseres geliebten Bräutigams warten, und ich hoffe, das tut ihr tatsächlich, müssen wir so leben, wie er es von uns möchte. Wenn du dich auf eine Hochzeit vorbereitest, wirst du andere Dinge tun als in deinem normalen Alltag. Kannst du dir was vorstellen? Am 11. Dezember werde ich auf Daniels und Annalicias Hochzeit sein. Daniel ist bereit. Er ist bereit, seine schöne Braut in ihrem schönen Kleid zu sehen. Doch als er an den Ort kommt, an dem die Hochzeit stattfinden soll, sitzt sie vor dem Fernseher in zerrissenen Jeans und lässt es sich gut gehen. »Hey, Annalicia, was machst du da?« »Kontrollier mich nicht, ich kann so leben, wie ich will.« Stell dir das vor. Von der Zeit der Verlobung bis zur Hochzeit macht Annalicia alles, nur nicht das, was Daniel möchte. Denkst du, dass sie dann heiraten würden? Ich denke nicht. Und Daniel denkt das auch nicht. Also, überleg mal. Die Bibel sagt, dass wir vom Moment unserer Errettung mit Jesus Christus verlobt sind. Paulus sagt, ich habe dich ausgewählt, das heißt, ich habe mich mit dir verlobt. Jesus ist also dein Bräutigam, aber er ist noch nicht unser Ehemann. Es wird eine herrliche, fantastische Party im Himmel geben, die als Hochzeitsmahl des Lammes bezeichnet wird. Wenn Jesus und ich schließlich heiraten können, werden wir für alle Ewigkeit miteinander verbunden sein und nicht mehr getrennt werden. Also bedenke, durch die Errettung sind wir heute mit Jesus verlobt. Das steht so eindeutig in der Bibel. Ab dem Zeitpunkt der Verlobung sollten wir alles daran setzen, das zu tun, was unseren Bräutigam begeistert, damit er uns heiratet. Der Epheserbrief sagt, dass er eine reine Braut ohne Makel und Runzel haben wird. Im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu sagt Paulus hier, dass er kommt, um uns zu heiraten. Deshalb, mein Freund, musst du heute anfangen, seinen perfekten Plan in deinem Leben zu leben. Du musst heute anfangen, so zu leben, dass es deinen Bräutigam erfreut. Also freue dich wegen ihm, er wird dich heiraten. Bringe dein Herz immer in Einklang mit ihm, denn er wird dich heiraten. Sage immer wieder Danke, denn das macht ihn wirklich glücklich. Und danach fährt Paulus fort und sagt uns, wie wir noch leben sollen. Schau dir den Vers 19 in der Passionbibel an. Unterdrücke und lösche das Feuer des Heiligen Geistes niemals aus. Wow! Unterdrücke oder lösche das Feuer des Heiligen Geistes niemals aus. Warum ist das für Jesus so wichtig? Erinnere dich, der Zusammenhang ist seine Wiederkehr. Warum ist es also so wichtig? Das ist ganz einfach. Jesus hat das seinen Jüngern am Ende des Johannesevangeliums erklärt, vor allem in den Kapiteln 14 bis 16. Er sagte, dass er gehen und der Heilige Geist kommen würde. Er sagte, er würde den Heiligen Geist senden. Wozu? Jesus sagte, ich werde euch den Heiligen Geist senden und er wird euch lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Jesus sagte auch, dass er nicht von sich nehmen wird. Der Heilige Geist ist also hier, damit wir mit Jesus intim werden können. Der Heilige Geist zeigt nie auf sich selbst, das tut er nicht. Eine seiner Hauptaufgaben ist, immer auf unseren geliebten Bräutigam hinzuweisen. Und er wird uns jeden Tag immer mehr über den neuen Bund lehren. Überleg dir das. Jesus hatte das tiefe Verlangen in seinem Herzen, seinen Jüngern viele Dinge beizubringen. In Johannes 16 sagt er, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ich kann es nicht, denn ihr würdet es nicht verstehen. Stell dir vor, du hättest ein Kind, dieses Kind wächst heran und du hast den tiefen Wunsch, alles Wichtige mit dem Kind zu teilen. Du weißt jedoch, dass dein Kind es noch nicht verstehen kann. Es ist unmöglich. Doch dann musst du auf eine lange Reise gehen und du wirst dein Kind jahrelang nicht sehen. Dennoch möchtest du, dass dein Kind diese Dinge weiß. Was machst du also? Du suchst eine vertrauenswürdige Person und sagst zu ihr, schau, ich werde lange Zeit weg sein. Bitte pass auf mein Kind auf und bitte bring ihm dies und das und jenes bei. Ich würde es gerne selbst tun, aber jetzt versteht mein Kind das noch nicht. Deshalb bitte ich dich, mein Kind in meiner Abwesenheit zu lehren. Und wenn es eine sehr vertrauenswürdige und treue Person ist, was wird sie dann tun? Diese Person wird dem Kind nicht ihre eigenen Sachen beibringen. Sie wird immer sagen, dein Vater möchte, dass du das weißt. Ich möchte, dass du das lernst, was dein Vater sich gewünscht hat. Genau das ist der Heilige Geist. Jesus wollte ihnen vieles beibringen, aber sie konnten es nicht verstehen. Also hat er den Heiligen Geist geschickt und deshalb wird der Heilige Geist nie aus sich selbst reden. Er muss geehrt, geliebt und begehrt werden. Doch er selbst möchte Jesus zum Zentrum deiner Aufmerksamkeit machen. Eines Tages fragte ich den Herrn, Jesus, was sind diese vielen Dinge, die du deinen Jüngern erklären wolltest und die sie nicht verstehen konnten? Weißt du, was er antwortete? Alles über den neuen Bund. Ihre Denkweise war viel zu religiös, so dass sie es nicht verstehen konnten. Sie begriffen nicht einmal, wie man im Glauben wandelt. Sie hätten niemals irgendetwas vom neuen Bund verstanden. Darum habe ich ihn ihnen nie erklärt. Aber der Heilige Geist kann jeden lehren, der es wissen will. Also schau, was Paulus hier sagt. Unterdrücke oder lösche das Feuer des Heiligen Geistes niemals aus. Das ist eine sehr ernste Anweisung. Warum ist sie so ernst? Denn wenn du den Heiligen Geist erstickst oder sein Feuer auslöschst oder unterdrückst, kannst du nicht nur nicht mehr in der Kraft des Geistes vorangehen, du hast damit auch den weltbesten Lehrer verloren. Ich lehre schon lange über den neuen Bund, aber ich kann dir nicht die Augen öffnen. Solange du in meiner Stimme nicht die Stimme des Heiligen Geistes hörst, kannst du es nicht verstehen. Der Heilige Geist ist derjenige, der den neuen Bund besser kennt als irgendjemand im ganzen Universum. Er ist derjenige, der dich das so lehren kann, dass dein Herz es tatsächlich versteht. Doch wenn du ihn unterdrückst, hast du keinen Lehrer mehr. Meine Worte und meine Lehre sind tot, wenn sie nicht vom Heiligen Geist kommen. Denk mal darüber nach. Dieses Gebot, ihn nicht zu unterdrücken, ist wirklich sehr ernst. Vor vielen Jahren gab es eine Frau, ich weiß nicht genau, wann sie lebte, ich denke, es war im letzten Jahrhundert. Ihr Name war Catherine Kuhlman. Sie lebte im Übernatürlichen wie nur wenige andere Personen. Sie ging zu einer Versammlung und Lahme fingen an zu gehen, Taube hörten, Blinde sahen, wieder und Krebs verschwand. Hunderte und Aberhunderte Wunder passierten bei diesen Versammlungen. Und weißt du, was einer ihrer größten Schlüssel war? Eine sehr enge Beziehung zum Heiligen Geist. Ich habe ein Video gesehen, in dem sie predigte und sagte, betrübe deinen wertvollen Heiligen Geist nicht. Er ist der Einzige, den du hast. Sie war so sehr darauf ausgerichtet, den Heiligen Geist nie zu betrüben, und deshalb konnte Gott sie so kraftvoll gebrauchen. Sie verstand diese Offenbarung, die andere nicht hatten. Wenn Paulus sagt, dass du den Heiligen Geist nicht betrüben sollst, sagt er das im Kontext der Wiederkunft deines Bräutigams, der dich heiraten will. Denn wenn dein Bräutigam kommt, solltest du bereit sein. Wenn dein Bräutigam kommt, sollst du in allem leben, was er für dich vorbereitet hat. Keiner kann dich das lehren, es sei denn, du wandelst mit dem Heiligen Geist. Meiner Meinung nach haben wir zwei schlimme Dinge in der Kirche getan. Das ist meine persönliche Meinung. Wir haben den Heiligen Geist zu sehr ignoriert und wir haben den Heiligen Geist zu sehr missbraucht. Entweder wird der Heilige Geist ignoriert, keiner versteht ihn, keiner spricht und interagiert mit ihm und keiner ehrt ihn. Oder er wird missbraucht. Wir wollen ihn nur wegen seiner Kraft, wir wollen ihn nur, damit wir die Kranken heilen können, wir wollen ihn nur wegen den Gaben, die er uns geben kann. Ah, Prophetie, das ist vom Heiligen Geist. Oh, ich liebe die Manifestation von Wundern, das tut der Heilige Geist. Sollten wir uns nach Manifestation des Heiligen Geistes sehnen? Ja, die Bibel sagt das klar in 1. Korinther 14,1. Doch wir dürfen keine von diesen Gaben über die intime Beziehung mit ihm stellen. Denn die Bibel sagt überhaupt nicht, streckt euch nach den Geistesgaben aus. Zumindest steht das nicht im Urtext. Im Urtext steht, sehnt euch nach Geistlichem. Wenn wir den Kontext betrachten, heißt das, wir sollen uns nach dem Heiligen Geist und seiner Manifestation sehnen. Wir dürfen ihn nicht nur aufgrund seiner Gaben missbrauchen. Also Leute, wenn ihr wirklich erleben wollt, was Jesus für uns durch den neuen Bund getan hat, dann müssen wir lernen, ihn nicht zu behindern. Doch was behindert ihn? Weißt du? Es gibt noch eine andere Bibelstelle in Epheser 4, die ebenfalls vom Betrüben des Heiligen Geistes spricht. Hier steht einfach nur, hey Leute, unterdrückt den Heiligen Geist nicht, löscht sein Feuer nicht aus. Aber in Epheser 4 steht, wie wir das tatsächlich tun. Was betrübt ihn? Was beleidigt ihn? Was unterdrückt ihn? Schau, in Epheser 4 steht, betrübt den Heiligen Geist Gottes nicht, in Vers 30. Und im Kontext wird uns erklärt, was den Heiligen Geist betrübt. Nämlich, erstens, wenn wir schlecht über unsere Brüder und Schwestern reden. Zweitens, wenn wir Dinge sagen, die denen, die es hören, keine Gnade entgegenbringen. Und drittens, wenn wir nicht in Liebe wandeln. Der gesamte Kontext von Epheser 4,26 bis 5,1 spricht darüber, dass wir Gott imitieren und genauso lieben sollen, wie er geliebt hat. Wenn du also nicht liebst, wird der Heilige Geist sehr betrübt. Und wenn der Heilige Geist betrübt wird, zieht er sich zurück. Denk mal über diese Aussage nach. Wir wollen mehr und mehr über den neuen Bund lernen und verstehen, doch nicht, dass der Einzige, der uns das wirklich alles lehren kann, der Heilige Geist ist. Und dann verstehen wir nicht, dass der Heilige Geist betrübt ist, wenn wir nicht lieben. Wenn wir nicht lernen, ein Leben in wahrer Liebe zu leben, werden wir den Heiligen Geist ständig betrüben. Warum betrübt ihn das so sehr, wenn wir nicht lieben? Das ist ganz einfach, denn die Bibel sagt: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Stell dir vor, dass ich ständig schlecht über Daniel rede und ihn nicht liebe. Er arbeitet für mich, das ist sein Job, ich bezahle ihn dafür, aber ich behandle ihn nie liebevoll. Der Heilige Geist hat mich versiegelt für den Tag der Erlösung, aber nicht nur mich. Der Heilige Geist ist die Garantie, das ist das bessere Wort, dass meine Erlösung, die ich durch den Glauben an Jesus Christus empfangen habe, mir zur Verfügung steht, bis ich eines Tages vor Jesus stehe. Das heißt, meine Werke garantieren es mir nicht, mein perfektes Leben auch nicht, sondern der Heilige Geist ist die Garantie. Doch derselbe Heilige Geist, der mir die Erlösung garantiert, ist auch in Daniels Leben. Und was passiert, wenn ich den nicht liebe, den der Heilige Geist ebenfalls versiegelt hat bis zu seiner Erlösung? Der Heilige Geist sagt, das verletzt mich. Es beleidigt ihn zutiefst, das betrübt mich. Wie kannst du Menschen so behandeln, die ich für den Tag der Erlösung versiegelt habe? Ich garantiere ihm Erlösung und du behandelst ihn so? Ich mag, was in Römer 5,5 steht. Dort steht, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wurde. Denke darüber nach. Wenn der Heilige Geist Gottes Liebe in mein Herz gelegt hat, damit ich jeden lieben kann und ich sein Geschenk ignoriere, nämlich die perfekte Liebe, und stattdessen egoistisch und selbstzentriert bin, wie fühlt sich das wohl an? Reinhard, ich habe meine perfekte Liebe in dein Herz gelegt. Bitte verwende sie, bitte verwende sie. Und ich sage, nein, mir ist egal, ob du diese Liebe in mein Herz gelegt hast, ich werde keine Menschen lieben. Das betrübt ihn so sehr, dass er unterdrückt wird. Und was passiert dann? Du willst immer mehr vom neuen Bund verstehen. Du möchtest mehr und bessere Lehre. Aber du verstehst nicht, dass dir selbst der beste Mensch oder der beste Bibellehrer der Welt diese tiefen Wahrheiten nicht erklären kann. Nur der Heilige Geist kann dich lehren. Warum setze ich mein Leben dann dafür ein, um Menschen auf der ganzen Welt zu lehren? Weil Gott mich zu einem Lehrer gemacht hat und Gott hat mir gesagt, dass ich das tun soll. Aber wenn meine Worte nicht durch den Heiligen Geist zu dir kommen, sind sie wertlos. Dann kannst du auch einem guten Coach oder so etwas zuhören. Deshalb muss ich zu einem Kanal werden, durch den der Heilige Geist sprechen kann. Und das tue ich immer. Ich gebe mich dem Heiligen Geist hin. Ich sage immer zu, Heiliger Geist, du bist mein allerbester Freund. Ohne dich verstehe ich die Bibel gar nicht. Jeden Tag, wenn ich die Bibel öffne, sage ich, Heiliger Geist, ohne deine Offenbarungen ist dieses Buch ein totes Buch. Und dann erklärt mir der Heilige Geist diese Dinge und dann, wenn ich euch lehre, muss er euch durch mich lehren. Wenn du nicht lernst, mit dem Heiligen Geist zu gehen, ohne ihn zu betrüben, dann hörst du nur die Worte eines Mannes. Und meine Worte sind tot, sie werden dein Leben nicht ändern. Also betrübe den Heiligen Geist nicht. Wandel in Liebe mit allen Menschen. Lerne das. Es ist so eine wichtige Lektion. Wenn du gelernt hast zu lieben, dann wirst du auch den Heiligen Geist nicht mehr betrüben. Dann lernst du, mit ihm zu gehen und im Übernatürlichen zu lernen. Und dabei hast du den besten Lehrer an deiner Seite. Jetzt gehen wir zu Vers 20. Sei nicht derjenige, der Prophetien verachtet. Warum sagt Paulus das überhaupt? Ich sage dir warum. Heute leben viele Menschen, die diesem Vers nicht gehorchen. Sie haben Prophetien aus vielerlei Weise verachtet. Vor circa 30 Jahren wollte ich meinen prophetischen Dienst beenden. Ich war damals Mitte 30 und ein sehr bekannter und anerkannter Prophet in meinem Land. Ich verbrachte viel Zeit mit Jesus in Gebet und Fasten und habe ständig prophetische Worte weitergegeben. Und eines Tages fuhr ich vom Süden Österreichs nach Hause. Es war eine etwa dreistündige Fahrt und ich war allein im Auto. Ich habe mit dem Herrn geredet und gesagt, Herr, ich werde den prophetischen Dienst beenden. Ich werde nie wieder prophezeien. Ich werde das Evangelium predigen, ich werde Menschen retten und heilen und Gemeinden gründen. Ich bin glücklich, wenn ich dir auf diese Weise dienen kann, aber ich möchte nicht länger ein Prophet sein. Ich war ein sehr verletzter Prophet. Ich war verletzt, weil ich vieles nicht verstanden habe. Ich hatte es persönlich genommen, wenn Leute die Prophetien verachteten. Ich dachte, wenn sie die Prophetie verachten, verachten sie gleichzeitig auch mich. Auf dieser Fahrt hat der Herr mir so manches gesagt. Er sagte, Reinhard, du bist nur der Postbote. Der Prophet bringt nur die Post, danach endet seine Verantwortung. Auf welche Weise haben diese Menschen die Prophetien verachtet, sodass ich ihnen nicht mehr dienen wollte? Folgendermaßen, und das passiert heute überall auf der Welt. Wir jagen den prophetischen Personen nach, um ein Wort zu erhalten, doch all die Prophetien, die wir in der Vergangenheit bekommen haben, halten wir nicht fest. Wir wollen immer mehr und mehr prophetische Worte und hoffen, dass sich dadurch unser Leben ändert. Doch wir verstehen nicht, dass sich durch ein prophetisches Wort gar nichts ändert. Hör zu, keine Prophetie, die du jemals erhalten hast, ist die Garantie dafür, dass sie auch eintreten wird. Die Prophetie drückt Gottes Wunsch und Absicht aus, aber sie ist keine Garantie dafür, dass es auch so geschehen wird. Aber Reinhard, warum spricht Gott durch Prophetie, wenn er es dann nicht tut? Weil Gott beschlossen hat, dass er immerzu sein Herz mit seinen Kindern teilen möchte. Und Gott hat beschlossen, das folgendermaßen zu tun. Die Menschheit und Gottheit kommen zusammen und vereinen sich. Gott wird uns also immer seinen Herzenswunsch mitteilen und sagen, das ist meine Sehnsucht, das möchte ich tun, das sage ich. Und dann wartet er geduldig, was die Menschen mit seinen Worten machen. Das Verrückte ist, dass die Leute oft ganz aufgeregt sind, wenn sie ein prophetisches Wort bekommen. Manchmal weinen sie und sagen, oh, das bestätigt alles, danke, danke Gott, oh, wie wunderbar Gott dich bei diesem prophetischen Wort gebraucht hat. Und dann gehen wir nach Hause und wir tun gar nichts. Wir gehen nach Hause und es passiert nichts, bis wir schließlich vergessen, was Gott gesagt hat. Wir sind so beschäftigt und nach 3 Tagen wissen wir nicht mehr, wovon diese Prophetie gehandelt hat. So werden Prophetien verachtet. Wir müssen aufwachen, Leute. Mach dir nichts vor. Deine Reaktion, wenn du die Prophetie erhältst, zeigt noch nicht, ob du sie verachtest oder nicht. Du verachtest sie, wenn du nicht daran festhältst und anfängst zu zweifeln, falls das Gegenteil geschieht. Oder wenn du bereits eine Prophetie hast, die du jedoch nicht in dein Herz hineinlegst und stattdessen weiteren Prophetien hinterherjagst. All diese Haltungen zeigen, dass du zwar eine Prophetie haben möchtest, doch in Wirklichkeit verachtest du Prophetie. Und ihr müsst unbedingt begreifen, dass es gefährlich ist, Prophetie zu verachten. Schau, was Paulus sagt. Sondern seid treu und überprüfe sie, indem ihr sie einem Test unterzieht und haltet das, was sich als richtig erwiesen hat, mit aller Kraft fest. Das ist wunderbar. Die Bibel sagt, dass du Prophetie überprüfen sollst. Du sollst nicht einfach jede Prophetie akzeptieren. Warum? Weil viele Prophetien gar keine richtigen Prophetien sind. Im Mentoring war eine Frau, deren Tochter eine Prophetie erhalten hatte. Erinnerst du dich noch daran, Daniel? Ihr wurde gesagt, sie würde ihr Baby verlieren. Dies sei ein Angriff des Teufels, weil sie nicht richtig leben würde. Ich sagte, verwirf diese Prophetie. Was soll das denn für eine Prophetie sein? Paulus sagt also, prüfe. Und wenn du in deinem Herzen überprüft hast, dass dieses Wort tatsächlich von Gott war, dann halte mit aller Kraft daran fest. So steht es hier wörtlich. Wenn ich Menschen treffe, und ich muss dazu sagen, dass ich ein fotografisches Gedächtnis für Gesichter habe, wenn ich also Menschen nach 30 Jahren treffe und ihnen in die Augen schaue, erkenne ich sie wieder, garantiert. Und es macht mich traurig, wenn ich Menschen, denen ich vor einiger Zeit ein prophetisches Wort gegeben habe, die auf meine Nachfrage antworten, oh ja, das stimmt, aber ich weiß nicht mehr genau, um was es in der Prophetie ging. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. So verachtet man Prophetien. Du das nicht. Und dann heißt es weiter, vermeidet jedes Auftreten von Bösem. Sehr interessant. Er sagt nicht, vermeide alles Böse. Er sagt, vermeide das Auftreten von Bösem. Vermeide die Dinge, die für andere Menschen schlecht aussehen. Das ist sehr wichtig. Wir müssen uns das ständig selbst fragen, denn die Bibel sagt, dass wir ein Brief sind, der von allen Menschen gelesen wird. Ist das, was wir tun, ein netter Brief oder ein schlechter? Deshalb vermeide Dinge, die bei anderen schlecht ankommen könnten. Und dann möchte ich mit einem letzten Vers schließen. Das ist wunderbar. Er lautet: Möge der Gott des Friedens und der Harmonie euch absondern und euch vollkommen heilig machen. Und möge euer gesamtes Sein, Geist, Seele und Körper vollkommen makellos bleiben beim Erscheinen unseres Herrn Jesus, dem Gesalbten. Ich liebe das, was hier steht. Aber ich mag nicht, wie es hier übersetzt wurde, denn es ist falsch. Im Original steht das nicht so. Im Urtext steht, der Gott des Friedens und der Harmonie hat uns heilig gemacht. Es steht in der Vergangenheit. Das heißt, alles, was hier in der Zukunftsform steht, hat Paulus in der Vergangenheit gesagt. Schau, in Vers 24 steht eindeutig, Derjenige, der dich beim Namen nennt, ist vertrauenswürdig und wird sein Werk gewissenhaft in dir vollenden. Es ist also nicht dein Werk, dass du Prophetien nicht verachtest. Es ist nicht dein Werk, jeden Tag dankbar zu sein. Es ist nicht dein Werk, jeden Tag Freude und Friede zu haben. Leute, der neue Bund ist überall. Das vollbrachte Werk meines geliebten Jesus steht eigentlich auf jeder Seite der Bibel. Im griechischen Urtext steht, dass Gott uns bereits geheiligt hat. In Körper, Seele und Geist. Paulus sagt im Grunde genommen wieder, Jesus hat alles getan, bitte reagiert darauf. Jesus hat dich heilig gemacht. Durch sein perfektes Werk hat er dich bereits abgesondert. Durch alles, was Jesus getan hat, bist du heilig in Körper, Seele und Geist. Bitte lebe auch danach. Reinhard, als ich das gelesen habe, dachte ich, das fühlt sich nicht richtig an. Möge Gott dich heiligen, das fühlt sich nicht richtig an. Wie kann ich so leben, wie Paulus das sagt, wenn ich nicht schon geheiligt bin? Wie? Dann ist es doch Religion, dann ist es nur harte Arbeit, dann ist es mein eigenes Bemühen. Ich muss mich freuen, ich muss danken, ich darf den Heiligen Geist nicht betrüben. Ich muss, ich muss, ich muss. Und dann eines Tages wird Gott mich hoffentlich heiligen, das erscheint nicht richtig. Darum schau ins Griechische, denn dort steht, Gott hat uns bereits durch seinen Heiligen Geist geheiligt. Plötzlich macht alles Sinn. Jesus hat alles getan. Jetzt kann ich reagieren. Ich habe die Liebe, um zu lieben. Ich habe die Kraft, um Danke zu sagen. Ich habe die Kraft, den Heiligen Geist niemals zu betrüben. Jesus hat alles getan. Das Einzige, was ich tun muss, ist nahe mit ihm zu leben und auf ihn zu reagieren. Plötzlich sind all diese Gebote, die Paulus uns gibt und die im Imperativ geschrieben wurden, keine harte Arbeit mehr. Es sind keine religiösen Handlungen mehr. Sie sind lediglich eine Reaktion auf den neuen Bund und auf alles, was Jesus für mich getan hat. Was wäre, wenn du wahrhaftig mit deinem Herzen glauben würdest, dass du wirklich bereits geheiligt wurdest? Was würde passieren? Du würdest anders handeln und anders leben. Es wäre nicht mehr schwer für dich, den ganzen Tag lang Danke, Jesus, zu sagen. Es wäre nicht mehr schwer, deine Brüder und Schwestern zu lieben. Wir versuchen immer noch alles zu tun, was das Neue Testament uns sagt, doch dabei fokussieren wir uns auf uns, anstatt auf unseren geliebten Jesus zu sehen. Derjenige, der mich heiligt, ist der, der mich stärkt und bevollmächtigt. Er macht mich fähig zu danken, zu lieben und mich zu freuen, dass ich mein Herz mit Gott verbinden kann und Prophetie nie verachten werde. Er ist treu, er hat es begonnen und er wird es vollenden. Erinnere dich immer daran, dass die Kraft nicht in dem liegt, was du tust, sondern darin, was Jesus für dich getan hat. Und weil er durch den neuen Bund alles für dich getan hat, bittet er dich nicht, noch irgendetwas hinzuzufügen. Du kannst dich einfach an ihm erfreuen. Er bittet dich, auf sein Wirken zu reagieren. Also, wache jeden Morgen auf und verbringe Zeit mit deinem geliebten Jesus. Sage, mein Bräutigam, ich kann es nicht erwarten, dich zu heiraten. Was ich heute tue, tue ich alles als Reaktion auf das, was du getan hast. Ich werde eng mit dem Heiligen Geist verbunden bleiben. Er wird mich lehren und ich werde einfach in dem bleiben und darauf reagieren, was er getan hat. So sieht das christliche Leben im neuen Bund aus. Alles andere ist Religion. Und damit du das tun kannst, was ich euch in den letzten 2 Tagen gesagt habe, musst du erkennen, Wenn diese Dinge keine Reaktion darauf sind, dass er dich bereits geheiligt hat, dann sind es lediglich tote religiöse Werke. Wir müssen verstehen, er hat mich geheiligt, er hat mich repariert, er hat durch sein perfektes Werk ein perfektes Werk in mir getan. Heute ist ein Tag, um darauf zu reagieren. Und ich werde den ganzen Tag lang darauf reagieren. Und dann werden wir diese Dinge leben. Danke, Freunde. Wir sehen uns. Danke fürs Zuhören.